In der TVEAG wird der grüne Ginseng, den man als Gemüse oder Heilkräuter nutzen kann, gezüchtet. Der grüne Ginseng ist eine neue Sorte, deren Ertrag im Vergleich mit den früheren Sorten 1,5-fach höher ist. Dieser eiweißreiche Ginseng hat als Gemüse sehr hohen Ernährungswert. Wenn ein schwacher Mensch den grünen Ginseng isst, kann eine gleiche Wirkung wie beim normalen Ginseng auftreten.